Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 275 an Schiller. Nach einer sehr staubigen und gedrängten Redoute kann ich Ihnen nur wenige Worte sagen. Erstlich sende ich hier das Opus des Malers Müllers abgeschrieben. Ich habe es nicht wieder durchsehen können und lege daher auch das Original bei. Da Sie es wohl nicht sogleich brauchen, so konferieren wir vorher nochmals drüber und Sie überlegen ja wohl, ob am Stile irgendetwas zu tun ist. Leider vergleicht er sich selbst ganz richtig mit einem Geist, der notgedrungen spricht, nur äußert er sich nicht so leicht und luftig wie Ariel. Vieles, werden Sie finden, ist ganz aus unserem Sinne geschrieben und, auch unvollkommen wie sie ist, bleibt eine solche öffentliche, ungesuchte und unvorbereitete Beistimmung schätzbar. Am Ende ist's und bleibt's denn doch ein Stein, den wir in des Nachbars Garten werfen. Wenn er auch ein bisschen aufpatscht, was hat's zu bedeuten? Selbst wenn wirklich etwas an Ferno ist, muss es durch Opposition ausgebildet werden, denn seine deutsche Subjektivität spricht nur immer entscheidender und alberner von Rom her. Zweitens sende ich Ihnen einen Gesang eines wunderlichen Gedichtes. Da ich den Verfasser kenne, so macht mich das im Urteil irre. Was sagen Sie? Glauben Sie, dass er poetisch Talent hat? Es ist eine gewisse anmutige, freie Welt an sich drin und eine hübsche Jugend, aber freilich alles nur Stoff und wie mich dünkt, keine Spur von einer zusammenfassenden Form. Gesetzt, man hätte eine poetische Schule, wo man die Hauptvorteile und Erfordernisse der Dichtkunst wenigstens dem Verstande eines solchen jungen Mannes klar machen könnte. Was glaubten Sie, dass aus einem solchen Naturell gezogen werden könnte? Jetzt weiß ich ihm keinen Rat zu geben, als dass er kleinere Sachen machen soll. Meine Aussicht, auf längere Zeit bei Ihnen zu bleiben, verschiebt sich abermals weiter hinaus. Die Anstellung der Jagemann und ihre Einleitung aufs Theater macht meine Gegenwart höchst nötig. Doch soll mich nicht leicht etwas abhalten, Sonntag, den 12. zu Ihnen zu kommen. Wir haben Vollmond und brauchen bei der Rückkehr das zerrissene Mühltal nicht zu fürchten. Denn wir will ich schicken, denn ich darf nichts Neues unternehmen. Vielleicht bildet sich die Idee zu einem Märchen, die mir gekommen ist, weiter aus. Es ist nur gar zu verständig und verständlich, drum will mir's nicht recht behagen. Kann ich aber das Schiffchen auf dem Ozean der Imagination recht herumjagen, so gibt es doch vielleicht eine leidliche Komposition, die den Leuten besser gefällt, als wenn sie besser wäre. Das Märchen mit dem Weibchen im Kasten lacht mich manchmal auch wieder an, es will aber noch nicht recht reif werden. Übrigens sind jetzt alle meine Wünsche auf die Vollendung des Gedichtes gerichtet und ich muss meine Gedanken mit Gewalt davon zurückhalten, damit mir das Detail nicht in Augenblicken zu deutlich werde, wo ich es nicht ausführen kann. Leben Sie recht wohl und lassen mich etwas von Ihrer Stimmung und Ihren Arbeiten wissen. Weimar, den 4. Februar 1797. G.